im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meld uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Wir sind wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Freithemennacht, auch heute erste Anruferin Franzi24. Guten Morgen, Franzi. Morgen. Hallo. Ja, ich habe irgendwie ein kleines Problemchen. Erzähl. Irgendwie kann ich nicht so Beziehungen irgendwie aufrechterhalten oder so. Weiß ich nicht, also so jetzt mit jemandem zusammen zu sein, so jetzt kuschelmäßig ist alles okay, aber wenn es jetzt so in dieses Sexuelle geht, da geht dann gar nichts. Das ist wie so eine Blockade irgendwie. Also du kannst keine Beziehung eingehen und oder du kannst dich auf sexuelle Dinge nicht einlassen. Ja, also ohne Beziehung sexuelle Dinge gehen bei mir sowieso gar nicht. Ach so. Und ja, Beziehungen, also wenn ich welche habe, dann ist das gut, wenn ich jetzt, also ich finde das schön, mit jemandem zusammen zu sein und ich kann jetzt auch mit ihm jetzt hier kuscheln und küssen und so, ist alles kein Problem, aber wenn es jetzt um Sex geht, weiß ich nicht. Hast du denn schon mal mit jemandem geschlafen? Nein. Und immer wenn es dann halt soweit ist, dann ist das bei mir wie so eine Blockade, die dann da ist. Wie weit kann es denn gehen? Naja, eigentlich. Also so die Fummelnummer und so, das geht schon? Ja, das geht. Also es ist wirklich, weiß ich nicht, wenn ich heiß bin und er heiß bin, dann bin ich immer noch dabei und sag, stopp. Ja, geht also nicht. So was man so Petting nennt, das geht auch? Nee, das geht schon nicht mehr. Ach, das geht schon nicht mehr? Nee. Also Petting geht nicht und der Geschlechtsverkehr dann sowieso nicht. Wie lange warst du denn bisher schon mal mit einem Mann zusammen? Also das längste war jetzt meine letzte Beziehung, das waren 4 Monate und dann hat er Schluss gemacht, weil er nicht warten wollte und das. Also vier Monate ist die längste Zeit, die du mal mit jemandem zusammen warst. Ja. Hast du denn so für dich, so ganz abgesehen von allen Menschen und Männern und weiß ich was, erotische Sehnsüchte und ein Bedürfnis? Ja, manchmal, aber jetzt nicht so extrem, sage ich mal. Geht das Bedürfnis oder die Sehnsucht zumindest dann so weit, dass du dich selbst befriedigst? Ja. Das schon. Und ja. Kommst auch zum Orgasmus? Ja. Das war schon mal gut. Das ist schon mal die halbe Miete. Ich hatte ja schon Sorge, das geht auch nicht. Aber das ist doch schon mal ganz gut. Mal ganz, ganz profan gefragt, stehst du überhaupt auf Männer? Ja, ich denke schon. Also ich kann es mit einer Frau schon gar nicht vorstellen. Ach so, okay. Hätte auch sein können, dass das dann ganz einfach daran liegt, dass das ein Mann ist auf der anderen Seite. Ja, aber ich weiß aber nicht, woran das liegen kann und so. Es ist schon auffällig. Das ist in der Tat auffällig, wenn du das so beobachtest mit 24 Jahren und das bisher immer so gelaufen ist. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erklären, vor was du da Angst hast, was dich abschreckt? So genau weiß ich das gar nicht. Also, wie gesagt, ich finde ja alles soweit schön. Nur, sobald es dann halt in meinen intimen Bereich geht, ist es bei mir so, dass ich sage, da geht gar nichts mehr. Was ist das dann? Ist das dann Ekel? Ist es Angst? Ist es Unsicherheit? Ja, wahrscheinlich alles irgendwie. Was würde überwiegen? Was überwiegt? Ja, wahrscheinlich eher schon wieder Ekel irgendwie. Denke ich. Also die Angst. Ja, beim ersten Mal ist es natürlich so, dass man sich da nie sicher ist und so. Und es könnte wehtun, aber das wird nicht so schlimm sein, dass man jetzt da dran stirbt. Ja. Findest du es auch eklig, im weitesten Sinne, einen Mann im Genitalbereich anzufassen? Ich habe einen Mann schon im Genitalbereich angefasst, aber ja, ich fand das jetzt nicht sehr berauschend. Also klar, ich sollte ihn dann runterholen. Ich habe es auch mehr oder weniger gemacht, aber jetzt so, ich habe... Als Dienstleistung, nicht aus Spaß. Genau, und so, also dieses Abspritzen zum Beispiel, das ist gar nichts für mich irgendwie. Ich weiß nicht, wenn da dieses Zeug dann da rauskommt, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht schön. Also auch durchaus auch eklig, ne? Ja. geh mal zurück. Geh mal so 10 Jahre zurück, 15 Jahre zurück, als du jugendlich warst, als du Kind warst. Gab es da irgendwelche sexuellen Erlebnisse, die du schon hattest oder die du zwangsläufig machen musstest? Nee, eigentlich nicht. Also es gab mal was im Schwimmbad in der Grundschule, dann kamen halt die Jungs immer bei den Mädchen rein und ja, die Mädchen dann alle haben sich Handtücher rübergeworfen, ich halt nicht, weil ich mir halt nichts bei gedacht habe, ne? Und dann hatte das dann irgendwer erzählt, dass alle sich verstecken und klein Franzi da halt splitternackt steht und nichts macht und ja, dann habe ich halt auch einen Anschluss gekriegt, warum ich das so mache. Aber das war nicht so schlimm. Eltern. Nee, und dann waren natürlich meine Brüder, die waren halt auch damals am Penis operiert und das habe ich halt auch gesehen, wie es danach OP aussah und das fand ich auch ganz, ganz schlimm. Und ach, deine Brüder wurden am Penis operiert? Ja, dass diese Vorhaut da irgendwie verengt ist oder so. Ach so, und das hast du dir als Kind angeguckt? Naja, das hat sich jetzt so ergeben. Ich bin jetzt die Zweitälteste. Meine kleinen Brüder, die saßen dann halt in der Badewanne. Und ja, wenn man das dann so frisch operiert sieht, das sah schon nicht schön aus. Ist das so ein Bild, was dir hochkommt, wenn du heute mit einem Mann im Bett liegst oder kuschelst? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wie ist denn die Erziehung gewesen? Bist du sehr moralisch streng erzogen worden? Also eigentlich... Also in dieser Hinsicht her wurden wir irgendwie gar nicht so erzogen irgendwie. Achso, also relativ locker. Ja. Ja, wenn du schon die Jungs in der Badewanne gesehen hast, dann war es nicht gar so streng. Wenn es ein strenges Elternhaus gewesen wäre, hätte man das alles getrennt voneinander. Genau. Wie viel und wie oft beschäftigst du dich mit diesem Thema? Na, eigentlich jeden Tag. Das glaube ich. Weil du wahrscheinlich auch, weil du auch vor dem Rätsel stehst, ne? Was ist mit mir los? Warum bin ich so? Ja. Genau, und ich finde das auch ganz schlimm, weil ich sehe ja meine Freunde, wie glücklich die sind. Oder was weiß ich, ich habe nicht viele Freunde, ich habe eine Freundin und sie hat einen Freund. Und ja, wenn ich das so sehe, werde ich halt auch irgendwie neidisch. Oder mein Cousin hat eine Freundin und ein Baby zusammen und ich will auch irgendwann mal Kinder haben, wo irgendwie... Ja. Dieser Freund, der dich jetzt verlassen hat, mit dem du 4 Monate zusammen warst, warst du in den schwer und groß verliebt? Ja, schon. Dann muss es ja eigentlich nicht gut gehen im Moment. Also so gut geht's mir damit auch nicht. Also ich sag mal, ich bin jetzt mittlerweile schon so ziemlich drüber weg. Also vorhin hab ich ihn angeschrieben, weil ich das einfach irgendwie auch klären wollte mit ihm irgendwie. Weil es war ja auch eine Sache, es war ja bei ihm und wir lagen im Bett, sind uns wieder näher gekommen und dann habe ich halt wieder geblockt. Und ja, daraufhin hat er dann mitten in der Nacht um 2 Uhr morgens mit mir Schluss gemacht. Ah ja. Und deswegen, das wollte ich halt auch nochmal mit ihm klären, aber ja, er sagt immer, er hat alles versucht und wollte es mir so schön wie möglich machen und wenn ich dann immer blocke. Es ist aber eine schwierige Situation. Man kann ihn verstehen, dass er eine Erklärung haben will und man kann dich verstehen, die du die Erklärung auch gerne hättest, aber nicht sagen kannst, weil du dir selbst ein Rätsel bist, was da los ist. Ja. Also ist es eine vertrackte Situation. Beide haben irgendwie recht und kommen nicht zueinander. So sieht's aus. Also Franzi, ich glaube, das ist ein Problem für einen Psychologen. Ich glaube, da muss man sich schon intensiver mit dir beschäftigen, was da falsch programmiert wurde oder welche Einflüsse da maßgeblich ausschlaggebend sind. Das empfehle ich dir, dass du dich mal an einen Psychologen wendest, vielleicht zumindest für ein Beratungsgespräch oder vielleicht sogar für eine Therapie. Ich glaube nicht, dass man das innerhalb von einem Gespräch oder einer Stunde so schnell lösen wird können. Ich frage das jetzt nochmal, um es ganz klar dann von dir auch zu hören. Es gab in deinem Leben niemals einen sexuellen Missbrauch. Nee, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Das ist ja auch wichtig, dass man sich das überlegt. Denn viele Menschen, die so etwas als Kind mal erlebt haben, die sind auch blockiert und wissen nicht, was los ist mit ihnen. Also muss es eine andere Ursache haben. Es muss komplizierter sein. Aber es hat seine Ursache und ich glaube auch ganz sicher, dass man diese Ursachen finden kann und dass dir geholfen werden kann. Ja, also ich weiß es mittlerweile gar nicht, ob das überhaupt geht. Natürlich. Du bist 24 Jahre alt, das, da bin ich ganz sicher, dass man das rausbekommt. Ja. Nur mal für den Fall, ich will es dir weiß Gott nicht einreden, wirklich nicht, aber für den Fall, dass es vielleicht doch mit den Männern nicht so das Richtige ist, wo du gerade ein paar Mal mit dem Ekel gesprochen hast, wäre das so rein als theoretisches, nur als theoretisches Denkmodell auch akzeptabel für dich, wenn du lesbisch wärst? Nee. Nicht? Warum nicht? Weiß ich nicht. Also, wenn es so wäre, wäre es halt so, aber weiß ich nicht. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich habe Arbeitskollegen, die lesbisch sind, also hatte. Ich bin jetzt gerade vor kurzem gewechselt und weiß ich nicht. Also ich fühle mich zu Frauen auch irgendwie gar nicht so hingekommen. Okay. Ich sag mal, so freundschaftliches. Ich will dich auch keineswegs in die Ecke drängen. War nur noch mal so eine Frage. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann ruft dich mein Psychologe noch mal an und der wird dir einen guten Rat geben können, welche Art von Therapie oder welche Beratung du aufsuchen solltest für den Fall. Mhm. Mach es. Okay. Ich bin wirklich guter Dinge, dass man dir wird helfen können und dass sich die ganze Sache vielleicht wie so ein Knoten irgendwann auflöst und du wesentlich entspannter bist. Okay. Gut. Liebe Franzi, ich wünsche viel Glück. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich an. Ja, gut. Danke schön. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Die Franzi war das. Und hier ist als nächstes die Lara. Und die Lara ist 17. Guten Morgen, Lara. Morgen. Morgen, Lara. Liebe Lara, ja. Um was geht's bei dir? Es geht um meine beste Freundin. Ja. Sie ist magersüchtig. Sie ist 15 Jahre alt. Ja. Und ich weiß eben nicht, wie ich jetzt mit ihr umgehen soll. Wie lange ist sie schon magersüchtig? Also das hat schon vor ungefähr anderthalb Jahren angefangen, dass sie so drauf geachtet hat. Aber akut ist es jetzt so ungefähr seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Wie akut ist es denn? Beschreib's mal. Also vom Gewicht her ist es noch nicht ganz so dramatisch. Also sie wiegt jetzt 56 Kilo bei 1,73. Geht noch. Haarscharf. Ja, aber das Problem ist eben, dass sie sich immer reduzieren will, sowohl eben mit dem Gewicht als auch mit den Rationen, die sie essen darf. Und im Moment ist es eben so. Das heißt, sie isst immer weniger. Genau. Und sie zählt auch ganz krass Kalorien, trainiert das, was sie zu viel gegessen hat, wieder ab. Also was eben. Und sie kann im Moment auch nur noch vor mir und ihrer Mutter essen. Also. Sie kann nur noch vor dir und ihrer Mutter essen? Ja, also sonst ist ihr das peinlich, wenn sie vor anderen Leuten isst. Warum ist ihr das peinlich? Ich denke mal, sie nimmt dann an, dass andere Leute über sie denken, sie wäre dick und sie müsste doch nicht noch mehr essen. Ach so, in der Richtung, genau. Verstehe. Anderthalb Jahre hat vor anderthalb Jahren hat's angefangen. Da war sie fett in der Pubertät. Hast du noch in Erinnerung, durch was das vielleicht ausgelöst wurde? Also das kann man bei ihr ganz schwer sagen, weil bei ihr hat das auch, ich denke mal, das war nicht so jetzt zu der Zeit war nicht ihre Pubertät. Sie hat einfach vorher schon extrem viel miterlebt und ich gehe eben davon aus, dass das alles einen Auslöser hat. Was hat sie denn viel miterlebt? Was war denn da? Ist da Schlimmes passiert früher? Ja, also sie wurde von einem Familienmitglied sexuell missbraucht. Sie weiß, dass sie ein unerwünschtes Kind ist. Sie wurde von ihren Eltern mehrmals rausgeschmissen. Dann hatte sie eine emotionale Abhängigkeit von einer Person, Depression, Paranoia, Suizidversuche, etliche. Von wem? Hat auch schon mit Drogen Kontakt. Ah ja. Jetzt im Moment auch mit Drogen? Nee. Nein. Von wem wurde sie sexuell missbraucht? Von ihrem Cousin. Weiß die Familie das? Ja. Ist daraus etwas entstanden, eine Anzeige oder dergleichen? Nein. Also ihre Mutter geht da so drüber hinweg, der Rest der Familie auch. Ist das öfters vorgekommen? Soweit ich weiß, glaube ich nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ihr redet schon viel miteinander, aber du bist nicht ganz sicher, ob sie dir alles ganz detailgenau sagt. Ja, also ich weiß es schon, aber ich weiß eben, dass es passiert ist, und da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen, weil ich weiß, dass sie das belastet. Ich verstehe. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber sie kann vor ihrer Mutter essen, obwohl das Verhältnis zu der Mutter gar nicht so gut ist. Ja, also das ist ganz verzwickt. Das heißt, das Mädchen hat schon eine ganze Menge übler Sachen mitgemacht. Ja, sie war auch schon in der Klinik deswegen. Also ihre Mutter hat sie da hingebracht, hat sich selber nicht damit auseinandergesetzt, sondern hat das Problem eben mehr oder weniger abgeschoben. Sie war auch schon in Gesprächstherapie, mhm. auch schon in so Gesprächsgruppen, aber mhm. das hat alles nur schlechter gemacht, mhm. weil sie dann eben mehr an ihre Probleme erinnert wurde und deswegen möchte sie sich jetzt auch nicht mehr mit der Magersucht auseinandersetzen, so mit Hilfe einer Therapie oder anderen. Oh, das ist natürlich jetzt ein ganz schwieriges Problem. Wenn ja. sie, ich meine, du bist nur eine Freundin, du bist außenstehend. Du kannst ja. sowieso nichts mehr machen, als ihr zur Seite stehen und ihr einen guten Ratschlag geben. Du kannst sie ja nirgendwo hinschubsen, das geht ja nicht. Ja, deswegen habe ich mich jetzt auch gemeldet. Ja, das ist für dich ein großes Problem, finde ich, als Außenstehender. Ja. Gut, sie ist erst 15, das heißt, da müsste die Mutter auch noch, aber sie hat das ja schon gemacht, die Mutter hat ja schon bewerkstelligt, dass sie in eine Klinik kommt. Vielleicht. Aber der Klinikaufenthalt war jetzt nicht aufgrund der Magersucht, das war vorher. Ach so. Hm. Ich kann das jetzt nun natürlich aus der Ferne und nur sehr schwer beurteilen. Ich würde dann vorschlagen, dass sie alleine mit einem Psychologen zusammen ist, also eine Einzeltherapie macht. Ich glaube, dass es effektiver ist, als wenn sie in der Gruppe sitzt und mit der Gruppe sich auseinandersetzt. Ja, aber das hat sie ja auch schon versucht. Und geht auch nicht. Nee, also das blockiert sie so Gesprächs- oder andere Therapien, das blockiert sie jetzt komplett ab, weil sie das nur eben, weil das Problem nur vergrößert für sie. Dann ist wirklich die fatale Lage, dass du als Freundin daneben sitzt und kannst eigentlich nichts machen, Lara. Ja. Das ist das Schlimme. Du kannst dir das weiter ansehen, du kannst auf sie einreden, du kannst vielleicht irgendwann nochmal sagen, dass es vielleicht doch gut wäre, in eine Einzeltherapie zu gehen. Vielleicht auch, indem du ihr von Fällen erzählst. Ich meine, die ganze Zeitungen und das Internet ist ja voll von Geschichten von magersüchtigen und essgestörten Menschen. Wie schlimm das enden kann und welche Gefahren man da eingeht. Ja, ich denke mal, so will sie das auch mehr oder weniger. Sie will Gefahren eingehen. Ja, also so die Hälfte von ihr, schätze ich mal, will so die Kontrolle über sich haben, will die Magersucht zulassen, will sich selbst zerstören und die andere Hälfte ist aber noch so, weiß genau, dass das falsch ist und dass mich und unsere Freundschaft das belastet. Ist es insofern auch schwierig als gute Freundin, wenn man dann daneben steht, wenn du dann zu oft das Thema ansprichst, kann es auch passieren, dass sie dann dicht macht und sie will dann gar nichts mehr hören von dir dazu. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Bei uns ist eben eher das Problem, dass das Thema zu oft aufkommt, einfach so im Gespräch. Also wir können uns nicht unterhalten, ohne darüber zu reden. Das wiederum heißt aber, dass du einen Einfluss auf sie hast. Ja. Gut, dann kannst du, das ist das Einzige, was du machen kannst, dass du deinen Einfluss insofern geltend machst, dass du dich vielleicht ein bisschen schlauer machst. Google mal die verschiedenen Formen von Magersucht und Essgestörtheit und erkläre ja einfach, in welchem Gefahrengebiet sie sich da schon befindet. Und je länger sie wartet mit der Hilfe, desto schwieriger ist es für sie, da rauszukommen. Ja, sie versichert mir ja, dass sie es so weit nicht kommen lassen will. Also bis es dann wirklich zu spät ist. Mhm. Hat sie denn auch irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Gruppen im Internet? Es gibt da so seltsame Gruppen, die sogar fördern, dass die... Ja, genau. Ach so, das ist es auch. Ich glaube, Pro Anna heißt das, ne? Genau. Das ist also natürlich... Die ist auf jeden Fall in so Foren und unterhält sich mit so Leuten, die selber Magersucht haben. Und die sich gegenseitig dann auch noch hochschaukeln, das noch weiter zu betreiben. Ja, das war meine Befürchtung. Sie sagt mir, dass das so ist. In manchen Situationen bringen sie sich zum Essen, in manchen Situationen ist es so, oh, das hättest du nicht essen sollen. Hm. Ja. Ich hatte mal einige Male Kontakt mit Leuten aus Pro Anna und bin erschüttert darüber, was die da machen mit den, was die sich gegenseitig antun. Es ist eine schwere Erkrankung. Man geht vor die Hunde, wenn man das zu lange betreibt. Und man braucht wirklich professionelle Hilfe, wenn man die Kraft nicht hat, alleine da rauszukommen. Ja. Liebe Lara, ich tut mir leid, ich kann dir nichts sagen, außer dass du mit freundschaftlicher Liebe und Mitgefühl weiter auf sie einwirkst, dass sie doch den Schritt. Es ist ja eben bei ihr auch nicht nur, in Anführungszeichen, das Essgestört sein, sondern da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz von schweren Problemen hinter, die wiederum die Essstörung wahrscheinlich bedingen. Das, so glaube ich das. Das heißt, sie muss wirklich in gute professionelle Hände. Sie schafft das nicht allein. Sie dreht sich im Kreis und wird irgendwann krank. Und wir rufen dich auch nochmal an. Vielleicht können wir dir noch ein paar Infos an die Hand geben, die du dann so an sie weitergeben könntest, okay? Okay. So machen wir es, ja. Liebe Lara. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Und ja, danke schön. Natürlich deiner Freundin auch. Ja, danke. Und auch danke schön, dass du dafür jeden Abend machst und so ein offenes Ohr für jeden hast. Sehr nett von dir, Lara. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit dem... Oh, heute sind wir aber ein ganz junges Publikum hier heute. Johnny, 14, guten Morgen. Guten Morgen, Dorian. Johnny, guten Tag. Guten Morgen. Ja. Du klingst aber ein bisschen müde oder krank, oder was ist los? Ja, ich habe die letzten Tage nicht so gut geschlafen. Du bist 14 Jahre alt? Ja. Wie kommt denn das, dass du noch wach bist? Musst du nicht in die Schule morgen? Ja, manchmal kann ich nachts nicht schlafen und dann bleibe ich die halbe Nacht wach und dann... Mhm. Ja. Jetzt bin ich gespannt, weswegen du anrufst. Ja, also ich wollte dir zwei Dinge erzählen. Einmal von meiner Erkrankung. Also 2011, vor 3 Jahren, als ich 12 war, haben die Ärzte bei mir festgestellt, dass ich Tumor habe. Und dann sind wir auf so einen direkten Weg halt zu so einem guten Arzt gekommen. Was? Wo ist der oder wo war der Tumor? Der war in der Schilddrüse. Ach so. Ja, und dann hat der die gesamte Schilddrüse rausgenommen. Und der Rest, der sich dann in die Lunge ausgestreut hat, den haben wir dann mit Therapien weggemacht. Oh weia, da hast du aber mit deinen jungen Jahren schon sehr heftige Sachen hinter dir. Ja, das, eigentlich schon. Das war schlimm, ne? Und schwierig, die Zeit. Ja, und das hat auch zwischendurch mal wehgetan. So, große Operation, Schilddrüse raus, mit 12. Ja. Dann Chemotherapie wegen der Tumore in der Lunge. Nicht Chemotherapie, sondern eine Bestrahlungstherapie. Eine Bestrahlungstherapie. Ja. Jetzt bist du 14. Wie geht's dir denn heute aktuell gesundheitlich? Also gesundheitlich fühle ich mich jetzt ganz gut, nur dass halt, weil bei mir die Schilddrüse fehlt, habe ich manchmal, wenn ich zu viel Sport mache, ist meine Ausdauer halt im Keller, die muss ich noch ein bisschen trainieren. Verstehe, aber das kriegt man dann so hin, indem man trainiert. Ja. Was ist denn mit den Tumoren? Sind die alle weg? Ja, die Ärzte haben gesagt, dass er jetzt eigentlich weg, also bekämpft wurde. Aber ich muss halt jetzt alle paar Monate zur Untersuchung. Dann untersuchen die das Blut, ob halt nichts Falsches im Blut ist, sondern wenn ja, müssen die wieder eingreifen. Ja, aber im Moment ist so alles im grünen Bereich? Ja. Ja, aber also ganz alles ist nicht im grünen Bereich, sonst hättest du dich angerufen. Was steht denn noch an? Das Problem ist, ich habe schon ungefähr seit 4 Monaten oder seit 3 Monaten einen richtig starken Liebeskummer. Ach du liebe Zeit, seit 4 Monaten schon. Ja. Erzähl mir, was ist da los? Also ich bin schon seit ungefähr 4 Jahren in einer Gemeinde und dann plötzlich, also vor ungefähr 2 Jahren habe ich mich dann in ein Mädchen verliebt. In der Gemeinde? Und dann war ich einige Zeit in sie verliebt, dann wieder nicht. Und seit 4 Monaten habe ich mich wieder so stark in sie verliebt, dass ich halt, wenn ich aufstehe, andauernd an sie denken muss und so, das ist dann manchmal ein bisschen blöd. Wie? Also sie weiß noch gar nichts von ihrem Glück, dass du in sie verliebt bist? Nein, aber das Problem ist einerseits auch, dass sie im Dezember 16 geworden ist. Ah, das ist eine alte Frau gegen dich. Ja, die ist 1 Jahr und 4 Monate älter als ich. Glaubst du, dass die das irgendwie ahnt, wenn du sie immer so schmachtend anguckst oder wie auch immer? Glaubst du, dass sie irgendeine Ahnung hat? Das könnte sein, aus 2 Gründen, weil früher war ich auch mal in sie verliebt und meine Schwester hat das auf irgendeinem Wege erfahren. Ach so. Und meine Schwester ist einerseits auch mit der ein bisschen befreundet und das könnte der erste Grund sein. Und zweitens, wenn wir so ein bisschen in der Gemeinde sitzen, dann gucke ich sie schon oft so heimlich so an. Und ja, das verstehe ich. Vielleicht hat sie gemerkt. Das machen ja alle Leute. Wenn man verliebt ist, guckt man heimlich hin. Ja. Ach, 4 Monate. Du sagst, du denkst immer zu an sie. Ja, also morgens, wenn ich aufstehe, ich glaube, das erste Wort, ich denke, ist, Sie. Und wenn du abends ins Bett gehst, ist das Letzte, woran du denkst, sie. Richtig. In der Gemeinde, das heißt, wie oft siehst du sie dann in dieser Gemeinde? Also, wenn wir zum Beispiel auch Chor haben, dann sehe ich sie jeden Montag und sonst eigentlich jeden Samstag, Sonntag und auch manche Feiertage auch. Mhm. Ist das zum ersten Mal, dass du dich so in ein Mädchen verliebt hast? Ja, also es ist das erste Mal, dass ich mich so extrem in ein Mädchen verliebt habe. Gab es denn schon mal, hast du schon mal eine Erfahrung gemacht? Hast du auch schon mal wirklich, warst du mit einem Mädchen schon mal kurz zusammen? Nein, ich war noch nie mit einem Mädchen zusammen. Mhm. Also ist das jetzt richtig alles Premiere, ne? Erste Mal. Ja. So, jetzt kennst du die ja schon eine ganze Weile. Was glaubst du denn, wie die das so fände, wenn die das erfahren würde? Wie ist die so drauf? Du kannst sie ja einschätzen. Ja, also die ist eigentlich von der Gemeinde her sie immer so richtig chillig, gelassen und so. Mhm. Und sie kichert, glaube ich, auch gerne und viel. Und ich weiß nicht, wie sie es finden würde, aber ich kann es nicht so genau einschätzen. Ganz wichtige Frage ist natürlich, ist sie solo oder hat sie einen Freund im Moment? Das weiß ich nicht, aber ich schätze mal, sie hat noch keinen Freund, weil ihre Eltern sind auch ein bisschen streng. Ach so, verstehe. Also, ich glaube, der Altersunterschied ist nun auch nicht so dramatisch. Außerdem bist du aufgrund deiner Erkrankung viel reifer als manch ein anderer 14-Jähriger. Ja. Ich glaube, das ist nicht so das Ding. Kann es denn vielleicht sein, ich meine, es gibt ja die verrücktesten Zufälle, dass sie diese Sendung auch manchmal nachts hört oder vielleicht sogar jetzt hört? Also ich hatte heute mit ihrem Bruder gesprochen und er wollte versuchen, sie halt dazu zu bringen, dass sie hört und hat noch nach der Uhrzeit gefragt. Du Filou, dann hast du das eingefädelt. Ja. Und schon hat's geklappt, dass du hier bist. Das ist ja wie eine tolle Sache. Ja, ich habe eigentlich schon Anfang der Woche mit ihm gesprochen und habe ihm dann auch schon gesagt, dass ich heute eine Nacht hier anrufen wollte. Weißt du, dann hast du ihr ja quasi jetzt eine Liebeserklärung übers Radio und übers Fernsehen gemacht. Ja. Das ist ja schon eine tolle Sache. Und sie wird dich sofort in der Stimme erkannt haben. Ist Johnny auch dein richtiger Name? Nee, das ist nur mein Spitzname von der Familie. Ach so, unter welchem Namen kennt sie dich denn? Unter Jonathan. Jonathan? Ja. Das ist auch ein schöner Name, Jonathan. Ja, jetzt ist es vielleicht raus. Ich sag mal weiter Johnny zu dir. Jetzt ist es vielleicht raus. Ja. Ich mache folgenden Vorschlag. Vielleicht schläft sie aber auch schon und hält Schönheitsschlaf. Das machen ja die Mädels gerne. Man weiß es nicht. Ja. Jetzt hast du 3 Monate oder 4 Monate hast jetzt da gesessen und machst dir den Kopf und bist ganz unglücklich, weil du verliebt bist. Wenn die heute nicht geguckt hat oder gehört hat, dann rate ich dir, Johnny, dass du ein bisschen aktiv werden solltest und versuchen solltest, an sie ranzugehen. Also mehr mit ihr sprechen und versuchen so halt ein bisschen Kontakt aufnehmen. Genau. Du musst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aber du hast es völlig richtig gesagt. Ein bisschen sprechen, Kontakt aufnehmen. Vielleicht mal nach dem Chorabend da mal ein bisschen noch zusammensitzen oder ins Kino gehen oder mal überlegen, vielleicht habt ihr auch gemeinsame Interessen, dass ihr irgendwas gemeinsam mal macht oder euch darüber zumindest unterhaltet. Und dann kann man sich ja so annähern. Dann kannst du schon abtasten, vielleicht ist das bei ihr ja genauso. Ja. Also, wenn man so verliebt ist, darf man nicht zu lange warten. Weil, von nix passiert auch nix. Du hast ja schon lange genug gewartet, ein bisschen warten kann man ja auch, ist ja auch völlig in Ordnung, aber da muss auch der nächste Schritt kommen und man muss was unternehmen. Mach es. Weißt du, und wenn es nicht klappt, kann ja sein, muss man alles mit einem kalkulieren. Wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht so ganz schlimm, dann kannst du sagen, ich habe es zumindest versucht, ich bin mutig, ich habe es versucht. Ja, okay. Weißt du, wenn du nämlich gar nichts versuchst, dann kannst du hinterher sagen, ja, hätte ich doch mal. Ich Feigling. Ja. Mhm. Johnny, aber vielleicht meldet sie sich ja sogar jetzt, wenn sie zugehört hat. Ja, hoffe ich mal. Wann siehst du sie denn das nächste Mal? So, wann ist das geplant? Ich schätze mal, ich sehe sie das nächste Mal diesen Samstag. Diesen Samstag, das ist ja schon übermorgen und das ist aber aufregend, wenn du ihr dann gegenüberstehst und du weißt dann gar nicht, ob sie das vielleicht mitgehört hat. Ja, deswegen. Also, ich möchte dich wirklich ermutigen, mein Lieber, wenn sie jetzt nichts sagt, dann geh mal ein bisschen mehr ran. Du hast gar nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen. Ja. Ja? Okay. Mein Lieber, also da drücke ich dir erstmal wirklich die Daumen, dass das klappt. Ja, danke schön. Das ist das eine. Das andere drücke ich dir natürlich noch mehr die Daumen, dass du gesund bleibst und dass da nichts Neues mehr in dir wächst. Ja. Und dass du fit bist und weiter deinen Sport machen kannst und all die Sachen, die du gerne machst. Ja. So, jetzt aber in die Federn, damit du morgen auch dann fit bist für den Tag. Okay, und eins wollte ich noch sagen, deine Sendungen sind echt super. Danke, Johnny. Freut mich, dass du sagst. Ja. Schönes Kompliment. Bitte. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao. Das war aber ein netter Johnny. Und hier ist Maria. Maria ist 17. Guten Morgen. Hallo. Hallo Maria. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, soll ich einfach von vorne anfangen? Gerne, ja. Um was geht's bei dir? Ich hatte vorgestern Nacht einen Traum von meiner Oma. Also das ist meine Uroma, aber ich nenne sie halt Oma. Ja. Ist jetzt 95. Und ich habe halt geträumt, also sie ist in meinem Traum erschienen und sie meinte zu mir, ich bin so sauer auf dich, du bist nicht zu mir gekommen, du hast dich nicht verabschiedet. Und meine Oma wohnt halt in Griechenland und jede 2 Jahre fahren wir nach Griechenland. Und dieses Jahr waren wir halt nicht da, letztes Jahr waren wir nicht da, wir würden halt dieses Jahr fahren. Und sie war total sauer auf mich und dann bin ich morgens aufgewacht und meinte zu Mama, Mama, ich habe von Oma geträumt, sie war total sauer auf mich, dass ich mich nicht verabschiede. Und dann meinte Mama noch zu mir, ach, mach dir keine Sorgen, du hast bestimmt schlecht geträumt, das passiert ja auch mal so vom Schulstress und dann keine Ahnung. Und dann habe ich in der Schule an demselben Tag ein SMS von meiner Mama bekommen, ja, Oma liegt im Sterben. Und dann dachte ich mir schon, oh mein Gott, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und ich habe mich direkt von der Schule auch abholen lassen, weil das war, ich hatte irgendwie so total komisches Gefühl und habe dann auch den ganzen Tag geweint und dachte mir so, ich hatte wirklich so Schuldgefühle, weil ich konnte das einfach nicht verstehen, warum ich mich nicht verabschiedet habe, warum ich im Sommer nicht öfter sie besucht habe, weil man geht ja lieber schwimmen, anstatt so bei Oma zu sitzen. Und dann ich habe den ganzen Tag geweint und hatte halt auch total komisches Gefühl. Und dann halt nachts, so gegen 2 Uhr, ich lag in meinem Bett, ich habe Fernsehen geguckt, ich hatte so mein Handy in der Hand. Auf einmal hatte ich so ein Gefühl, als hätte mich so jemand geschubst. Kennst du dieses Gefühl, als wenn sich jemand so antippt? Und dann, ich gucke so gegen meine Tür und da war eine riesige Gestalt, wirklich dunkel, ganz helles Licht, sehr warm und einfach riesig. Und ich habe direkt so angefangen zu heulen und dann war so geschrien und direkt war es dann auch wieder weg. Das war eine Sekunde so. Ich hab so eine Silhouette gesehen und ich habe direkt erkannt, dass es meine Oma war. Das war sie einfach. Und dann bin ich direkt runter zu meiner Mama gerannt. Ich habe sehr, sehr, sehr geweint. Ja. Ich war auch wirklich unter Schock. Ich war bei meiner Mama im Bett. Sie hat mich versucht zu trösten. Dann bin ich eingeschlafen. Und wir bekamen dann heute Morgen einen Anruf von meiner Familie in Griechenland, dass um 12 Uhr Mitternacht meine Oma verstorben ist gestern. Also und 3 Stunden danach war sie bei mir. Also das tut mir erstmal natürlich sehr leid, dass deine Oma gestorben ist, Maria. Das ist eine traurige Geschichte, aber es ist irgendwie auch eine total rührende und schöne Geschichte. Ja. Ich glaube ja, dass das Menschen im Sterben unter Umständen eine solche große Energie haben, dass sie sich vielleicht sogar bei anderen, die sie sehr lieben, in dem Fall offensichtlich hat sie dich auch sehr geliebt, dass diese Sterbenden sich dann nochmal irgendwie zeigen können bei den Hinterbliebenen. Ja, das stimmt. Ich glaube das. Man kann das nicht erklären, was das ist, aber man hört so oft solche Geschichten und irgendwas muss da dran sein. Insofern ist es auch ein großes Kompliment für dich, dass deine Oma, das stimmt. Immerhin hattest du ja schon den Traum, da hast du das ja schon geahnt, dass irgendwas irgendwie nicht in Ordnung ist. Ja. Und dann diese Erscheinung, das ist eine Liebeserklärung deiner Oma an dich, deine Uroma an dich. Das hast du sehr schön gesagt, das stimmt. Und ich war immer die gesagt hat, sowas, ich höre deine Sendung schon wirklich so 4 Jahre oder so. Und ich habe auch so oft gehört, dass mal eine von ihrem Papa besucht wurde. Und ich habe immer gesagt, als ob das stimmt. Ich habe gesagt, das stimmt eh nicht. Mhm. Und dass mir das passiert, ich bedanke mich wirklich so sehr dafür. Das war so eine Erfahrung für mich. Du hattest in dem Moment auch keine Angst. Angst hatte ich, also das war so ein ganz großer Schreck einfach. Ich hatte danach wirklich auch gezittert. Ich habe so sehr geweint, weil ich konnte das einfach nicht so schnell verarbeiten. Das war so groß, so hell und das war wirklich ihre ganze Silhouette. Aber du hast die Gesichtszüge konntest du nicht erkennen? Nein. Die Silhouette eher. Kein Gesicht, ja. Und es wurde auch sie hat auch nichts gesagt. Nein, nichts. Mhm. Sie stand einfach nur vor mir. Und ich glaube, das war auch so ihr Abschied, weil ich habe so sehr geweint, dass ich mich Abschied nehmen konnte. Und jetzt habe ich das damit wirklich verarbeitet. Mhm. Weil ich habe mich jetzt verabschiedet. Auch wenn, also jetzt, du hast dich einfach klar. Du hast dich verabschiedet und sie hat sich bei dir verabschiedet. Genau. So kann man das sagen. Wie ist jetzt die Planung? Wird die Familie jetzt nach Griechenland fahren zur Beerdigung? Oma und Opa, ja, also ihr Sohn halt, meine Oma, aber meine Eltern und ich, wir können das nicht. Ich bin ja auch in der Schule und jetzt, ja. Wie war denn dieser Kontakt? Das ist ja die Uroma. Ja. Also es ist schon weite Generationen von dir weg. Wie ist es erklärbar, dass dieser Kontakt, obwohl ihr gar nicht beieinander gewohnt habt, dass der so eng war? Meine Oma war sehr alleine und ihr Mann ist verstorben und da sie halt in so einer kleinen Hütte so im Dorf gelebt hat, sie hat zwar sehr viele Kinder, sie war Mutter von sehr vielen Kindern, aber viele Kinder waren in Deutschland und nie hat sie jemand so besucht. Mhm. Sie hatte eine so eine Haushälterin bei sich zu Hause, sie war auch bettlägerig, keiner hat sich um sie gekümmert und nur ich war immer, und viele hatten auch Angst vor ihr, weil griechische Omas haben immer so, sind ganz schwarz gekleidet, sodass Kopf durch die weißen Haare und ich bin immer im Sommer, wirklich, ich war immer da, auch manchmal nur für 5 Minuten morgens und wir haben sehr viel auch so geredet, sie hatte auch sehr Angst vorm Tod, auch 2 Jahre lang habe ich so oft mit ihr über den Tod geredet, sie hatte Angst für das, was sie, für die Fehler, die sie begangen hat, als sie jung war und vielleicht, ich habe sehr oft vielleicht mit ihr geredet. Vielleicht hattet ihr beiden Mädels, sage ich mal so ganz salopp jetzt, deine Uroma und du, eine Seelenverwandtschaft. Ja, das kann sein. Mhm. Dass sich da irgendwie was sehr Nahes dann dadurch entwickelt hat. Ja, das stimmt. Ich habe sie auch sehr geliebt. Ich habe sie wirklich sehr geliebt. Und ich liebe sie immer noch. Und irgendwann wirst du dorthin fahren und das Grab besuchen? Auf jeden Fall. Kannst du dir fest vornehmen? Ja, auf jeden Fall. Das ist für dieses Jahr schon geplant dann noch? Ja. Wir fahren immer nach, wir fahren nach Griechenland. Maria, also wie gesagt, ein trauriges Ereignis, aber auch ein tröstliches Ereignis. Und somit kannst du deinen Frieden machen mit deiner Uroma und hast sie in einer sehr besonderen Erinnerung jetzt durch dieses Ereignis noch. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Und du hast eine ganz tolle Sendung. Dankeschön. Bitteschön. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ich wollte gerade sagen, heute sind wir U20, ne? Aber nee, so ist es nun auch nicht, denn hier kommt Jasmin. Und Jasmin ist 30. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, lieber Domian. Hallo, Jasmin. Ich wollte euch erstmal frohes neues Jahr wünschen. Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Dankeschön. Liebe Jasmin, um was geht's bei dir? Ja, ich möchte gerne was erzählen. Ich hatte auch schon vorgestern versucht anzurufen und gestern hat aber leider nicht geklappt. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt klappt. Mhm. Ich habe eine kleine Geschichte über mich zu erzählen. Und zwar, ich bin schwerbehindert auf die Welt gekommen. Mit 2 gebrochenen Beinen. Du bist mit 2 gebrochenen Beinen auf die Welt gekommen? Ja, ich bin mit 2 gebrochenen Beinen auf die Welt gekommen. Ich habe... Kurze Frage noch. Wie kann ein Baby mit gebrochenen Beinen auf die Welt kommen? Warum waren die Beine gebrochen? Das wollte ich ja gerade versuchen zu erklären. Ist ja kein Problem. Und zwar, ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich habe eine Erbkrankheit, das nennt sich Morbus Recklinghausen. So, und ich habe es von meinem Uronkel geerbt, also vom Uronkel, also anderer Generation. Und man hat, als meine Mutter hat mich erstmal abgestoßen, wollte mich erstmal nicht haben, sie will kein behindertes Kind haben und so weiter. Es tat dann halt weh, wie ich das später erfahren habe. Und die Ärzte haben halt immer wieder versucht, mit meiner Mutter halt zu reden, dass sie mich immer wieder auf dem Arm nimmt. Das hat sie dann auch irgendwann auch zugelassen und mein Vater damals halt auch. Und dann hatte ich schon als Kind, so ein paar Jahre später, schon mehrere Operationen gehabt. Ich kann es nicht mehr zählen, es waren schon über 30 Stück, wenn nicht sogar 40. Was macht diese Erkrankung denn, oder was hat die Erkrankung denn auch als Kind bei dir ausgemacht? Du hast erzählt, dass du mit gebrochenen Beinen auf die Welt gekommen bist, aber was als Baby, als kleines Kind, was war mit deinem Körper dann los? Also die Beine waren nur betroffen, das rechte ist halt zusammengewachsen, das linke halt leider nicht mehr. Also du musst dir vorstellen, das ist so ähnlich wie Glasknochen, jetzt nicht so ganz. Das heißt jetzt, die Ärzte haben mir damals Titanplatten reingetan ins Bein und Schrauben. So, dann ist es halt verheilt, dann durfte ich wieder in den Kindergarten und in die Schule und dann bin ich gefallen und hat knapp gemacht. Ich habe es richtig gemerkt in den Beinen. Und das hat halt richtig, es war richtig schmerzhaft, sag ich ganz ehrlich. Weil die Knochen so anfällig sind. Aufgrund dieser Krankheit. Ja, weil der Knochen halt so empfindlich war, der war schon sehr kaputt, so. Und, ich kann nicht erzählen, was ich da alles erlebt habe. Ich hatte Titanschrauben mit Metallplatten drin gehabt. Ich hatte einen Fixateur gehabt, das ist ein riesiges Gestell mit Ringen und Drähten durchs Bein. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ich weiß es nicht. Ja, ich kenne das. Also ich habe auch sehr lange in der Schule gefehlt. Also ich sag mal so, ich bin froh, das hört sich jetzt hart an, was ich sage. Und das ist mir aber auch egal, was andere Menschen jetzt von mir halten. Ich bin froh, dass ich das Bein verloren habe. Du hast jetzt das Bein ganz verloren, ein Bein. Ich habe ein Bein verloren. Ich bin froh, dass ich mit 14 Jahren ein Bein verloren habe. Weil das so beschwerlich war und du so viele Operationen hast aushalten müssen und das war das eine Erleichterung, als das Bein weg war? Ja, also es hätte zwei Möglichkeiten gegeben, entweder von meinem Vater den Wadenknochen ins linke Bein reinzusetzen. Da wäre die Gewissheit aber gewesen, ich hätte locker 2 Jahre im Krankenhaus liegen müssen. Und auch bettlägerisch. Und meine Mutter wollte das halt und ich habe halt gesagt, ich will das nicht, ich kann das nicht mehr. Er meinte, das hast du nicht zu sagen, wir sind immer noch deine Eltern. Und einerseits muss man ein Kind auch verstehen. Wenn man irgendwann nicht mehr kann, dann geht es einfach nicht mehr. Es geht nicht. Ja. Also, so, ich habe in meinem Leben so viel durchgemacht, so an so vielen Operationen, das gönne ich keinem. Das glaube ich. Absolut nicht. Also mit 14 Jahren hast du das Bein dann verloren, da wurde das amputiert. Richtig. Mit 14 Jahren. Das war am 12. Mai 1998. Das andere Bein, funktioniert das denn einigermaßen? Das funktioniert ohne Probleme. Das kann ich einwandfrei bewegen. Das heißt, diese Erkrankung hat sich ausschließlich konzentriert auf dieses dann verlorene Bein. Genau. Und heute, wie geht es dir gesundheitlich heute? Naja, wie soll ich sagen, also manchmal fällt es mir halt schwer, in den Schuhladen zu gehen und Schuhe zu finden. Das hört sich zwar jetzt hart an, also ich kenne viele Mädels und Frauen, auch privat, die viele Schuhe haben, die sich um sich schlagen. Aber ich kann keine hohen Schuhe anziehen, das tut mir dann halt weh, dann sitze ich halt im Laden und heule, weil ich keine Schuhe finde. Ach, das passiert auch sogar heute noch, nachdem du schon so vertraut bist mit der Situation. Ich komme damit einfach klar, das ist nicht das Problem, aber als Frau Schuhe zu finden mit einer Prothese ist nicht einfach. Wie weit ist das Bein amputiert? Bis ganz oben? Ich habe Unterschenkel. Nein, ich habe mein Knie noch. Ah ja, und du trägst unten eine Prothese. Genau, das ist mein Baseballschläger, den ich trage. Ja. Ne? Also ich komme damit wunderbar zurecht. Ich habe einen Sohn, der wird jetzt nächsten Monat 4. Er kommt da auch wunderbar mit zurecht. Er ist kerngesund auf die Welt gekommen. Aber wenn die Schuhe nicht wären. Also ich kann Turnschuhe anziehen. Also ich kann jetzt keine Schuhe anziehen, jetzt so High schöne Heels, Schuhe. Nicht. Ja, das kann ich schon mal knicken, geht gar nicht. Aber wenn es jetzt nur das ist, dann ist es ja auch nicht so ganz schlimm. Ja, das ist aber nicht das Einzige, was mein Problem ist. Also das Problem ist auch, ich bin auch manchmal mit den Krankenkassen, weil ich habe auch Tumore. Das heißt, ich habe auch Kaffee-Olé-Flecken am Körper. Was hast du für welche? Das sind Kaffee-Olé. Das ist so Kaffee mit Milch. Das heißt, Kaffee-Olé-Flecken, da wo die Kaffee-Olé-Flecken sind, könnten halt Tumore wachsen. Hat das auch mit deiner Grunderkrankung zu tun? Das hat auch mit meiner Grunderkrankung zu tun. Das heißt, du musst ständig zum Hautarzt gehen und gucken, ob das nicht degeneriert. Ich muss immer zu meinen Ärzten fahren, obwohl ich meinen, sagen wir mal, ja, was heißt Arzt, also den Arzt, den ich schon jahrelang vertraut habe und mich sehr gut verstanden habe, der ist leider nach Dubai verschoben worden, was ich wirklich eine Sauerei fand, weil der Arzt hat mir praktisch ein zweites Leben geschenkt. Wohin ist er verschoben worden? Nach Dubai. Nach Dubai verschoben? Ja. Vermutlich, vermutlich ist er selbst dorthin gegangen, weil er da mehr Geld verdient, oder? Nein, gar nicht. Also die Klinik, wo ich damals war, ist in Aachen gewesen, eine ganz bekannte Klinik. Und ja, aber den Fall, das müssen wir vielleicht gar nicht so erklären. Das ist jetzt bedauerlich, dass, ja, dass der Arzt weg ist. Es gab halt ein Gericht und das Gericht sagte, das Material, was er halt für die Operation braucht, sei zu teuer. Deswegen hat das nicht zugestimmt und musste nach Dubai. So, und jetzt hast ich du, halt sehr schade. Ja, jetzt hast du mich angerufen, Jasmin, um so von deinem Fall und deinem Leben zu erzählen. Oder gab es auch noch einen konkreten Anlass? Ja, genau. Und zwar vorgestern habe ich deine Sendung auch verfolgt. Ziemlich am Anfang. Mhm. Das war der Frank. Mhm. Wenn du dich erinnern kannst, am Anfang. Da war ich ziemlich schockiert, was er gesagt hat. Das war der Anrufer, der gesagt hat, dass er gerne behindert wäre, weil er ist gesund, genau. Aber er möchte gerne behindert sein. Genau. Ich rate ihm nur, ich hoffe, du hörst zu, glaub es mir, du wünschst dir nicht, behindert auf der Welt zu sein. Das ist manchmal wirklich eine Qual. Genieße das Leben, wie du bist, dann ist das schönste Geschenk, was du jemals haben kannst. Genau, diese Reaktion haben wir ja schon von vielen Leuten gehört und ja, viele Behinderte haben es ja. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin seit 30 Jahren behindert und ich muss damit leben. Ich komme da auch nicht zurecht, so ist es nicht. Aber es gibt auch Menschen, die auch hänseln und meinen, ach komm, du bist behindert, die ärgern mal jetzt. Das habe ich auch kein Verständnis. Ja. Definitiv nicht. Jasmin, wenn du so etwas hörst, was Frank gesagt hat, sagst du einfach, na, der ist ein bisschen schräg drauf. Oder fühlst du dich auch sogar durch seinen Wunsch verletzt? Also ich sag mal eher verletzt, sage ich ganz ehrlich, weil ich bin behindert und ich muss zum Teil auch weinen, das hört sich jetzt blöd an, was ich sage, aber es ist leider so, weil ich habe da kein Verständnis für, weil auch wie die Dame gesagt hat, glaub mir, die wünscht dir nicht, eine Pflegefrau zu sein. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Altenpflegerin, ich weiß, wie die Leute da leiden und liegen. Diesen ganzen Tag liegen sie im Bett, den ganzen Tag. Die können nicht raus, gar nichts. Die werden jede Stunde verlagert. So, und dann, wenn du dann einen wunden Popo hast und das bis zum Fleisch entzündet ist, das kann ich keinen. Das sind Schmerzen, das Ich glaube, wir haben das jetzt wirklich sehr gut auch nochmal erzählt bekommen von Betroffenen. Ich glaube, das ist auch sehr eindringlich und auch sehr gut. Liebe Jasmin, ich habe mich gefreut, dich kennengelernt zu haben und wünsche dir alles Gute und wünsche dir trotz... Ich wollte auch ganz kurz fragen, darf ich kurz noch jemanden grüßen, weil die hören gerade zu. Ich mache mal wieder eine Ausnahme. Ab und zu mache ich immer Ausnahmen. Ja? Du bist heute eine Ausnahme. Ja. Dankeschön. Ich wollte gerne die Ashley grüßen und den Thorsten und den Jürgen. Sehr gut. Und ich wünsche dir, dass du vielleicht dann doch ein paar Mal ganz schicke Schuhe kriegst demnächst. Also in Notfall kann ich auch mit Turnschuhen leben, aber ich möchte halt nur sagen, ich kann damit leben und es war schwer, aber ich komme damit zurecht. Jasmin, alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön. Tschüss. Und auch noch ein schönes Dankeschön. Abend. Ja, Dankeschön, tschüss. Okay, ciao. Danke. Ciao. Tschüss. So, wir haben 1:49. Ich erzähle euch jetzt schon mal unser Thema nächste Woche. Nächste Woche, wir kommen ja wieder in unseren normalen Tonus und Rhythmus rein. Nämlich einmal in der Woche gibt's ein festes Thema. Und nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir Themennacht. Und das Thema nächste Woche heißt abgedreht und durchgeknallt. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel ein ganz anderes Leben führen, als so die normalen Menschen in Anführungszeichen das machen, was so die meisten machen. Gerne auch mit Leuten, die besondere Vorlieben haben oder Leute, die einen besonderen Tick haben oder eine Macke haben. Also, wenn ihr von euch denkt, dass ihr abgedreht seid und irgendwie ein bisschen durchgeknallt oder vielleicht sogar sehr durchgeknallt, aber in der eigentlich von der Norm abweicht in eurem Leben und in eurem Verhalten, dann seid ihr mein Gesprächspartner nächste Woche. Ihr könnt gerne per Mail euch schon mal anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche natürlich dann auch vor und während der Sendung anrufen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist der David. David ist 21. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo David. Schön, dass du da bist. Ja, hi. So, um was geht's? Also es geht darum, ich bin mit meiner Freundin jetzt seit 2 Jahren ungefähr zusammen. Ja. Und sie war jetzt vor kurzem 2 Monate in Australien, hat da Work and Travel gehabt und das lief bis jetzt auch alles, die Beziehung war super. Mhm. Und sie kam jetzt halt auch wieder aus dem Urlaub und wollte dann irgendwie, hatte halt total andere Vorlieben beim Sex. Also sie wollte dann zum Beispiel, keine Ahnung, eine Drittperson mit in unser Sexleben einbinden. hat viel öfters über Sex geredet und sie hat dann auch, also die Vorlieben waren dann auch ganz andere und ich wusste dann halt auch einfach nicht, wie ich da reagieren soll. Das war halt. Das heißt, du hast sie gar nicht wiedererkannt, nachdem sie zurück ist aus Australien diesbezüglich? Ja, also so normal vom Charakter, wenn ich normal mit ihr umgehe schon, aber wenn das dann in Bezug auf Sex wird, dann nimmt sie auch manchmal, fragt oder bringt irgendwelche Sexspielzeuge raus, wo ich dann davor stehe und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich bin dann total überfordert mit der Situation. Hat sie denn in Australien irgendwie Erfahrungen gesammelt, sexuelle? Ja, also wir waren ja in der Zeit weiterhin zusammen und also mir hat sie halt gesagt, dass da nichts war und sie keinen anderen Typen hatte. Mhm. Und ich frage mich jetzt halt irgendwie, wie das kommt, dass da auf einmal so eine krasse Änderung in ihrem Sexleben dann. Würde ich mich an deine Stelle auch fragen. Ja. Sie ist nur, ich meine, 2 Monate ist ja nur auch nicht so lange, 2 Monate weg und vorher lief das alles relativ normal und so wie. Und dann plötzlich kommt sie zurück und hat ganz, also sie bringt Sex, Spielzeug mit ins Geschehen rein. Sie würde gerne noch einen dritten Menschen, Mann, Frau mit reinbringen. Ja. Was hat sie noch für Wünsche? Ja, also das mit den Sexspielzeugen, also es waren eigentlich 2 einzelne Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, weil ich dann in Richtung, wenn es da in die Richtung geht, dann meistens auch abblocke, weil mir das dann einfach zu viel wird. Kann das auch sein, dass sie ganz einfach so ein bisschen vielleicht so ins Nachdenken gekommen ist und vielleicht auch mit Freundinnen gesprochen hat und dass sie gar nicht fremdgegangen ist, sondern dass sie einfach vielleicht auch in den letzten 2 Monaten da ein bisschen mehr sich Gedanken drüber gemacht hat. Ja, aber sie hat da ja neue Leute auch in Australien, denke ich mal, kennengelernt und so viel. Also ich habe halt auch immer mit ihr geskypt meistens. Also ich denke mal nicht, dass sie den Kontakt dann weiterhin, also sie hat klar ihren Kontakt mit ihren Freundinnen gepflegt, aber... Aber hast du, wenn das so ist, dann hast du sie noch nicht darauf angesprochen, hat im Motto, Mensch, hör mal, was ist los mit dir, seitdem du zurück bist? Ja, ich habe sie gefragt, sie meinte so, ja, ich würde das gerne einfach mal ausprobieren und für mich kommt das halt einfach, also für mich steht das nicht zur Debatte, also ich will sowas auch nicht machen, ich will halt, ich mag sowas einfach nicht. Mhm. Hast du sie jetzt im Nachhinein auch nochmal gefragt, ob sie wirklich dir treu geblieben ist in der Zeit? Ja, also sie meinte, also ich denke, dass da vielleicht was passiert sein kann, weil sie dann auch in Facebook mit manchen Typen auf den Fotos war und die lagen dann auch schon so Arm in Arm und also ich will da nicht jetzt irgendwie mega eifersüchtig sein, aber es ist dann halt schon manchmal relativ komisch. Naja, also begründet wäre es dann ja, dass du eifersüchtig bist. Aber es ist halt das Problem, ich wollte bald auch mit ihr zusammenziehen und na, ich kann mir halt so ein Sexleben nicht vorstellen und das will ich auf jeden Fall auch nicht machen. Ja, ist sie denn jedes Mal, wenn ihr irgendwie Sex habt, so auf dem Trip, dass sie andere Sachen machen will? Ja, eigentlich schon. Also wir haben auch mal normal, aber sie fragt dann halt auch einfach mal nach und da sagt, holt dann irgendwie, das waren so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Ding, was man sich als umschnallt und sie wollte das bei mir machen dann. Mhm. Achso. Und ich tue das Ding, also ich habe wirklich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Mhm. Ich war total schockiert. Du hast es dann abgelehnt und wie hat sie darauf reagiert, als du abgelehnt hast? Ja, sie war dann, ja, wie soll man sagen, sie hat dann erstmal nicht mit mir geredet und war halt genervt von mir, weil ich das nicht wollte. Mhm. Wie ist denn, nachdem sie jetzt zurück ist, abgesehen von den Sexgeschichten, eure Beziehung sonst so im Moment? Ja, also eigentlich findet sich das ganz gut. Also es ist halt immer, man muss sich dann halt erstmal wiederfinden nach 2 Monaten. Ist ja halt schon eine längere Zeit, aber ich denke, ich dachte auch erst, es ist eigentlich relativ normal. Also wie lange ist, habe ich das gerade nicht ganz richtig kapiert, wie lange ist sie jetzt schon wieder in Deutschland? Sie ist jetzt knapp 3,5 Wochen wieder hier. Ah ja. Und wann ist das geplant mit dem Zusammenziehen? Ja, eigentlich wollten wir jetzt so in einem halben Jahr ungefähr zusammenziehen, weil... Na gut, das ist ja nur ein guter Puffer. Ja, aber für mich ist halt auch wichtig, weil sie bedeutet mir halt schon viel und dann weiß ich halt nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also Fakt ist, wenn du überhaupt keinen Bock auf solche Sachen hast, dann hast du keinen Bock drauf. Da gibt es dann nichts zu reden, wenn du wirklich definitiv da keine Lust drauf hast. Wenn sie definitiv auf solche Dinge und... ungewöhnliche Sex Lust hat, dann kann man da auch nichts dran ändern. dann könnte das eine große Belastung für eure Beziehung werden oder vielleicht sogar die Beziehung zerstören. Ja, das kann gut sein. Das will ich eigentlich nicht, weil das ist ja... Aber die Gefahr besteht natürlich, wenn sie jetzt da in, irgendwie durch was auch immer ihr, ist ihr Interesse geweckt, glaube ich, wird sie das nicht zurückstecken. Ja. Wenn, wenn du für dich sagst, nee, das ist nicht mein Ding, ich habe da null Bock drauf, dann prallen da zwei Welten aufeinander und irgendwann geht's da nicht mehr. Ja, und für mich ist die Arbeit auch momentan viel zu tun mit Stress in den Prüfungen und so, da habe ich dann halt noch weniger Nerv, mich dann noch um den Stress mit meiner Freundin wegen so welchen absurden Sachen dann zu kümmern. Hast du denn, habt ihr darüber auch schon mal gesprochen, dass das euch generell eure Beziehung sehr belasten könnte jetzt, diese Sexualität? Ja, also ich habe es noch nicht angesprochen, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wie sie darauf reagiert. Mhm. Nun ist sie gerade mal erst 3 Wochen hier. Mhm. Nun könnte man ja sagen, komm, jetzt lass mal noch 3 oder 5 Wochen oder 6 Wochen ins Land ziehen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Wenn das dann weiter so ist und sie weiter diese Wünsche hat und die auch darauf besteht, dann habt ihr ein ganz ernsthaftes Problem und die Frage ist, wie lange wollt ihr noch zusammen sein? Wie lange geht das noch? Mhm. Die Frage wird sie sich auch stellen. Sie will also ich denke mal, sie ist dann damit wahrscheinlich dann auch nicht glücklich. Genau, sie möchte ja auch einen Typ haben, mit dem sie dann die Sachen machen kann, die sie gerne... Ich bin übrigens auch ganz erstaunt, dass dich das nicht mehr fuchst und wurmt, dass die sie dir wahrscheinlich da in Australien fremdgegangen ist oder sogar heftig fremdgegangen ist. Ja, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil sie war halt das die Treuheit in Person. Also sie war immer treu, die ganzen 1,5 Jahre jetzt hier. Also für mich steht das einfach nicht zur Debatte, dass sie da fremdgegangen ist. Aber die Frage ist ja berechtigt, warum kommst du jetzt gerade auf die Idee, solche Dinge zu machen? Ne? Die Frage ist ja berechtigt. Ja, aber sie blockt dann halt total ab. Sie gibt mir keine Antwort darauf und sagt, dass sie das einfach mal ausprobieren will. Mhm. Und ich frage mich auch. Will sie denn auch eine dritte Person, einen Mann dazu nehmen oder eine Frau? Ja, sie hat gefragt, ob ich nicht mal einen Freund von mir fragen möchte. Ist für dich überhaupt kein Thema? Ihn zu fragen? Nee, hättest du null Bock drauf, zu dritt was zu machen? Auf gar keinen Fall. Ja. Also für mich ist das... normale, wenn man, ich weiß ja auch nicht, wenn ich später mit ihr zusammenziehen will und so, ja, wie soll das denn aussehen, wenn ich dann da irgendwie eine dritte Person immer mit einbinde? David, also wie gesagt, beobachte das mal noch ein paar Wochen und dann müsst ihr wirklich Tacheles reden, ihr beiden, und dann muss alles auf den Tisch, was sie für Bedürfnisse hat und wie sie sich das weiter vorstellt. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass ihr auch noch nicht zusammengezogen seid, denn dann ist es ja noch komplizierter, wenn man gemeinsam eine Wohnung hat und dann wieder auseinander geht. Jetzt ist es ja noch rechtzeitig, das alles zu klären. Ja, das ist alles noch echt stabil, ne? Ja. Mein Lieber, ich wünsche dir, dass ihr eine Klärung findet, wie immer die Klärung auch aussieht. Mhm. Alles Gute wünsche ich. Ja, gut. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. 1.59 Uhr und 25 Sekunden in der Technik Tim Donke. Morgen ist Freitag. Mann, schon wieder eine Woche rum. Ist ja unglaublich. Unsere erste Talkwoche in diesem Jahr. Aber morgen natürlich auch wieder eine Freithemennacht. Und wie gesagt, nächste Woche geht's dann mit unserem Hauptthema am Mittwoch dann wieder weiter. Jede Woche am Mittwoch ein Thema. So, ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage Tschüss und Bye-Bye. Bis morgen. Bye-Bye.